Teil 3. Übung 1. Hören Sie das Telefongespräch zwischen Herrn Schneider und Herrn Weber. Was ist richtig? Was ist falsch? Kreuzen Sie an. Ja, bitte, Weber. Guten Tag, hier ist Jochen Schneider. Ich möchte Petra Weber sprechen. Oh, tut mir leid, aber Petra ist nicht da. Ich bin ihr Vater. Ah, Herr Weber. Schöne Grüße von Alexander Klein aus Omsk. Ich war in Sibirien. Danke. Petra ist jetzt in Hamburg bei Christian, ihrem Bruder. Zu Weihnachten kommen alle nach München. Herr Schneider, geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Petra ruft Sie dann an. Ja, gerne. Meine Nummer ist 0228 173954. Also 0228 173954. Genau. Ich habe auch ein Päckchen von Familie Klein mitgebracht, aber das schicke ich per Post. Danke, Herr Schneider. Das ist sehr nett von Ihnen. Wann kann Petra Sie telefonisch erreichen? Am Wochenende. Gut, dann ist Petra auch wieder hier. Ah ja, eine schöne Adventszeit wünsche ich Ihnen. Auf Wiederhören. Danke, ich Ihnen auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.